Wir sitzen im Flixbus von Leipzig nach Prag. Hinter den Granny Smith grünen Gardinen zieht das Niemandsland der Autobahnen. Wir sitzen im Flixbus von Leipzig nach Prag. Hinter den Granny Smith grünen Gardinen zieht das Niemandsland der Autobahnen und Apfelplantagen vorbei. Neuerdings gibt es wieder Grenzkontrollen. Auch wir werden bald an Grenzen stoßen. Dabei war es schon schwer genug, unseren Protagonisten von einem Treffen zu überzeugen. Hallo, hier ist nochmal Martin Becker. Wir würden wirklich gern mit Ihnen sprechen. Es geht um die Widerlegung der speziell in Journalistenkreisen aufgetauchten Gerüchte, Sie hätten als Reporter gelogen und... Da ist er weg. Er ziert sich lange, findet immer neue Ausflüchte. Die Frühjahrsmüdigkeit, die Sommerhitze, der Herbstblues, sein schlimmes Bein. Seitdem überall das Rauchen verboten sei, verlasse er kaum mehr das Haus und seine eigene Wohnung sei so verqualmt, dass er uns einen Besuch nicht empfehlen könne. Wir lassen nicht locker. Hallo, Tabea Sörgel am Apparat. Ich wollte mich erkundigen, ob es Ihnen mittlerweile besser geht und ob Sie jetzt Lust hätten auf das Interview mit uns. Hallo? Ich glaube, Egon Erwin Kisch hat wirklich von Anfang an eben vor allem daran gearbeitet, Denkmalpflege in eigener Sache zu betreiben und hat hier ganz einfach eben dankbare Abnehmer gefunden und darauf gründet sich doch eben ja auch sein Ruf. Wir rufen ihn Woche für Woche an. Monatelang. Wir fangen selbst an zu rauchen. Schließlich sagt er zu. Er will uns treffen. Er will uns treffen. Er will uns treffen. Die fabelhafte Welt des Egon Erwin Kisch. Ein Feature von Tabea Sörgel und Martin Becker. Als unser Bus gerade die Moldau überquert und wir auf die Prager Burg blicken, spricht unser Sitznachbar uns an. Ein freundlicher Prager Bibliothekar namens Pavel, der eine schwere Kiste voller in Deutschland gereinigter historischer Bücher zurück ins Nationalarchiv bringt. »Haben Sie gerade wirklich von ihm gesprochen?«, fragt er. »Ich habe da eventuell etwas für Sie. Wir sind beflügelt. Wir sind begeistert. Wir sind einer großen Sache auf der Spur.« »Es ist doch nur in Ihrem Sinne, wenn Sie zu den Gerüchten Stellung beziehen können, Herr Kisch. Wir glauben doch, dass Sie die Wahrheit sagen.« »Die Wahrheit. Die ganze Wahrheit.« Und nichts als die Wahrheit. Ja, jetzt kommt die Spiegelfrage, was ist die Wahrheit? Kapitel 1. Egonek. Schon wieder ist's Tag geworden. Man registriert dieses Faktum, wenn man die Türe schließt und auf die Straße tritt. Man flucht auf Wein, Gesang und Weib. Man verflucht sich selbst. Egon Erwin Kisch, von allen nur Egonek genannt, wird am 29. April 1885 in Prag geboren. Er wächst mit 4 Brüdern in einer deutschsprachigen Familie in der Altstadt auf. Im Erdgeschoss des Elternhauses betreiben Vater und Onkel einen Tuchhandel. Egonek sitzt als Kind oft unter einem der Ladentische und lauscht den Gesprächen. Später wird er Journalist. Er ist ein passionierter Sportler und Tänzer. Als Soldat im Ersten Weltkrieg wird er schwer verwundet, dienstuntauglich und im Kriegspressequartier in Wien eingesetzt. Nach Kriegsende geht er nach Berlin. Weißt du, mir kann eigentlich nichts passieren. Ich bin ein Deutscher, ich bin ein Tscheche, ich bin ein Jud, ich bin aus gutem Haus, ich bin Kommunist. Etwas davon hilft mir immer. Von Berlin aus unternimmt Kisch Reisen in die ganze Welt und schreibt darüber. Er erlebt den Aufstieg der Nationalsozialisten hautnah mit. 1933 wird er aus Deutschland ausgewiesen und geht ins Exil. Australien, Frankreich, schließlich Mexiko. 2 seiner Brüder werden im Holocaust ermordet. 1946 kehrt er ins befreite Prag zurück. Am 31. März 1948 stirbt Egon Erwin Kisch mit 62 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Das sind die Tatsachen. Bedarf die Gestaltung der Wahrheit keiner Fantasie? Es ist wahr, die Fantasie darf sich hier nicht entfalten, wie sie lustig ist. Nur der schmale Steg zwischen Tatsache und Tatsache ist zum Tanze freigegeben. Und ihre Bewegungen müssen mit den Tatsachen in rhythmischem Einklang stehen. Also dann, tanzen wir. als wäre das hier eine Reportage aus der fabelhaften Welt des Egon Erwin Kisch. Ein Arzt des Roten Kreuzes erzählte mir von einer Frau, die vor kurzem einen etwa 30 Meter tiefen Abgrund hinuntergestürzt war. Die Hilfsexpedition fand die Arme schwer verletzt unter furchtbaren Schmerzen strickend. Sie wurde ins Spital gebracht und musste narkotisiert werden, damit man ihr das Bein abnehmen könne. Den Strickstrumpf legte sie auch auf dem Operationstisch nicht aus der Hand und arbeitete mechanisch weiter. Als sie aus der Narkose erwachte, fehlte ihr der rechte Fuß, aber der Strumpf war fertig. Vor einigen Monaten hat Egon Erwin Kisch seinen 140. Geburtstag gefeiert. Er macht kein Aufheben mehr um sich. Selbst Präsident, Premierminister und Primator von Prag hat er ausgeladen und die Blumensträuße zurückschicken lassen. Dass sein hohes Alter den historischen Tatsachen widerspricht, ist kein Problem. Denn das hier ist unsere Wahrheit. Kapitel 2: Das Prag der Wahrheit. Wie verabredet klingeln wir an Egon Erwin Kischs Wohnung im Stadtteil Chodow. Hier wohnt er heute also, in einem Plattenbauviertel an der Endstation der Metrolinie C. Wie befürchtet öffnet er uns nicht. Er ist alt, sagen wir uns. Mit 140 Jahren kann man schon mal schwerhörig sein. Doch auch nach dem 5. Versuch nichts. Die Haustür steht offen. Also steigen wir die Treppen hinauf, bis wir vor seiner Wohnungstür stehen. Auch sie ist nur angelehnt. Wir gehen kurz entschlossen hinein. Zwei Zimmer mit Balkon und Waldblick. Bis auf den kalten Zigarettenqualm in der Luft keine Spur von Egon Erwin Kisch. An den Wänden gerahmte Zeitungsseiten. Kein Zweifel, hier wohnt er. Das Pariser Journal des Débats schrieb, o Ruhm meiner Karriere, von einem jungen Wunderjournalisten, der in der Provinzstadt Prag ein internationales Geheimnis nach dem anderen zu enthüllen wisse. Wir verlassen die Wohnung und gehen ein Stück in den Wald der Prager Südstadt hinein. Dort soll es eine Kneipe geben. Wahrscheinlich sitzt Kisch gerade dort und isst eine böhmische Kuttelsuppe. Aber wir sind nicht hier, um mit ihm zu essen. Wir wollen ihn mit unseren Erkenntnissen konfrontieren und die sind möglicherweise brisant. Hat Egon Erwin Kisch, der Gralshüter der journalistischen Integrität, beim Scoop seines Lebens geflunkert? Müssen wir, ausgerechnet wir, die Geschichte neu schreiben? D-E-M-E-N-T-I. Dementi. Es gibt einen Dreh- und Angelpunkt in der Karriere des Egon Erwin Kisch. Ein Tag im Frühjahr 1913, nachdem nichts mehr so ist, wie es war. Vorher war Kisch in Prag berühmt, danach ist er es in der ganzen Welt. Eine einzige von ihm geschriebene Zeitungsmeldung macht ihn unsterblich. Das ist der Altstädter Ring. Das Herz von Mütterchen Prag. Schön, aber wir haben keine Zeit. Heute ist mein großer Tag. Mal wieder. Ich muss in die Redaktion. Was ich in die Schreibmaschine hacke, wird die Welt erschüttern. Die Wahrheit ist nämlich wie eine Axt, scharf und gewaltig. Prag am 26. Mai 1913. Es ist kein Montag wie jeder andere. Am Wochenende zuvor hat sich Oberst Alfred Redl in Wien das Leben genommen. Redl war bis zu diesem Zeitpunkt Generalstabschef des 8. Korpskommandos der KUK-Armee in Prag. Und einer der einflussreichsten und gnadenlosesten Geheimdienstler in ganz Österreich-Ungarn. Die Öffentlichkeit rätselt über seinen Selbstmord. Einer der wenigen, die sein Motiv kennen, ist Egon Erwin Kisch. Damals Reporter der deutschsprachigen Tageszeitung Bohemia. Im entscheidenden Moment kommt Kisch unverschämtes Glück zur Hilfe. Bei einem Sonntagsmatch seiner Fußballmannschaft DBC Sturm Prag fehlt ein Mitspieler. Als Kisch am Montag den Grund erfährt, weiß er, dass er eine Story hat. Der Teamkollege, ein Schlosser, hatte den Auftrag, Türen und Schränke in einer Wohnung im Prager Korpskommando aufzubrechen. Damit ist für Kisch klar, die Militärführung selbst hat Redl zum Selbstmord gezwungen. Aus heiklem Grund. Der Redakteur weiß natürlich sofort, dass es sich um die Wohnung des Generalstabschefs Redl handelt, dessen Selbstmord samt begeisterter Biografie heute vom KK Telegrafenkorrespondenzbüro gemeldet und wörtlich im Mittagsblatt abgedruckt worden ist. Und er hat gar keinen Anlass, eine Diskretion zu bewahren, um die er nicht ersucht worden ist. Ein Geheimnis zu hüten, das man ihm nicht anvertraut hat. Geht es wirklich darum, was ist die Arbeit des Reporters? Es ist ein Scoop. Ein Geniestreich. Oder, in Kischs Worten, ein dicker, fetter Solokarpfen. Die Enthüllung, dass ein österreichischer Generalstabschef im Dienste des Auslands steht, wie bringt man sie in eine österreichische Zeitung, ohne sofort konfisziert zu werden? Mit einem Überraschungstrick könnte es vielleicht gelingen. Oberst Alfred Redl hat die Aufmarschpläne des Kaiserreichs an Russland, Italien und Frankreich verkauft. Jahrelang, eiskalt, unbemerkt. Der oberste Jäger der Spione war selbst ein Spion. Die Militärführung will die Affäre vertuschen. Schriebe Kisch die Wahrheit, würde die Bohemia sofort von der Zensur beschlagnahmt. Also macht er es indirekt. Mit einem Dementi in Fettdruck auf der Titelseite. Von hervorragender Seite werden wir um Widerlegung der speziell in Offizierskreisen aufgetauchten Gerüchte ersucht, dass der Generalstabschef des Prager Korps, Oberst Redl, der bekanntlich vorgestern in Wien Selbstmord verübt hat, einen Verrat militärischer Geheimnisse begangen und für Russland Spionage getrieben habe. Und warum es sich hält? Ja, eine gute Geschichte oder vielleicht schon ein bisschen, vielleicht, dass man faul ist, die Fakten zu checken. Also genauso das, was Kisch von uns erwartet, nicht zu machen. Also das, was man wirklich auch fragt, kann das wahr sein oder nicht. Seine Rolle im Spionagefall macht Kisch zum legendären, rasenden Reporter. Und das mit nicht mal 30 Jahren. Nichts ist erregender als die Wahrheit. Diese Wahrheit ist bis heute das Kapital der Marke Kisch. Preise sind nach ihm benannt. Immer wieder wird er als Leuchtturm des aufrechten Journalisten präsentiert. Denn Kischs fabelhafte Wahrheiten funkeln. Aber ist das alles nicht zu schön, um wahr zu sein? Von Kindheit an brachte ich infolge dieser Neugier von jedem Weg zum Kaufmann oder zum Postschalter eine solche Fülle von Erzählenswertem heim, dass man es zumindest für Übertreibung hielt. Mich verdross diese Verdächtigung, weil ich es nicht nötig hatte zu erfinden, sah und hörte ich doch überall so viel Unglaubhaftes, das dennoch Wahrheit war. Wie konnte es sein, dass die mir selbstverständlichen Erlebnisse den anderen unmöglich schienen? Kapitel 3. Das Prag der Illusion. Kisch rührt sich nicht. Er geht nicht mehr ans Telefon, er schickt keine Kurznachricht und keinen Botenjungen. Also tun wir, was auch er getan hätte. Wir gehen in die Kneipe. Und zwar in eine legendäre, das ausgeschossene Auge im ehemaligen Prager Arbeiterstadtteil Žižkov. Unser Mut wird belohnt. Wir treffen zufällig einen alten Freund. Er versteht nicht so recht, was wir von ihm wollen, macht aber trotzdem mit. Jesus Maria, da für Radio Feature, das wusste ich gar nicht tatsächlich. Ich dachte, das ist irgendwie für den Verlag oder ich mache das irgendwie so für die Webseite oder sowas. Okay, da werde ich tatsächlich jetzt noch reden. Oh Gott, Jesus Maria, da hätte ich mich noch besser vorbereiten sollen. Bis auf den Weihnachtstag, so erzählt man sich, sitzt dieser Freund jeden Tag von morgens bis nachts im ausgeschossenen Auge. Dort sammelt er Geschichten, um darüber zu schreiben. Unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ich glaube auch, er wusste, was eine gute Geschichte ausmacht, ne? Also die muss auch intensiv sein in der Tat, die muss dich einfach mitnehmen. Jaroslav Rudisch ist einer der erfolgreichsten tschechischen Schriftsteller und hat selbst eine Weile als Journalist gearbeitet. Und er überschreitet gern Grenzen, wie Egon Erwin Kisch. Das weiß natürlich nur er als Autor, was da fiktiv, was da stimmt oder nicht stimmt sozusagen. Aber auf jeden Fall hat er die Welt bewegt und er hat die Leser bewegt, er hat sie zum Nachdenken gebracht. Rudisch lebt in der Kneipe. In Berlin und im böhmischen Paradies. Seit seinem gefeierten Roman Winterbergs letzte Reise schreibt er auch auf Deutsch. Den Texten von Kisch ist er schon in den 1980ern im Schulunterricht begegnet. Kisch war Kommunist und deshalb, im Gegensatz zu Kafka und anderen Prager Deutschen, in der sozialistischen Tschechoslowakei nicht verpönt. Was ich interessant finde, dass du das auch, und das ist in der Tat unfassbar, sowohl Kafka als auch Jaroslav Hašek, als auch Egon Erwin Kisch, du kannst auch mit diesen 100 Jahren Abstand das immer noch lesen und damit viel anfangen. Und das spricht total für seine, letztendlich, journalistische Literatur. Nun beendet unser Freund das Gespräch fürs Erste. Ihm ist eingefallen, dass er in einer einzigen Nacht noch ein ganzes Buchmanuskript über das Biertrinken schreiben muss. Er gibt uns einen böhmischen Ratschlag mit auf den Weg. Stürzt euch in das echte Leben der Prager Gassen und Nächte. Los. Wir stürzen uns ins echte Leben der Prager Gassen und Nächte. Drängen durch die Menschenmenge auf dem glänzenden Kopfsteinpflaster der Altstadt. Um die Gegenwart und die Vergangenheit zu begreifen, wie es Kisch selbst gemacht hat und sogar Kafka. Die verkörpern für mich das untergangene Prag, das nicht mehr da ist. Ja, das wird tatsächlich mit dem Zweiten Weltkrieg, mit Holocaust, auch mit der kommunistischen Zeit verloren haben, leider. Leider. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass wir uns daran erinnern immer wieder, was für eine tolle, spannende Stadt mal Prag auch war, noch vor diesen ganzen Touristenbahn von heute. Das untergegangene Prag leuchtet grell im Blitzlichtgewitter der Touristen, aber nur von 9 bis 22 Uhr. Zur vollen Stunde schlägt die astronomische Uhr des Rathausturms. Dann zeigen sich in den kleinen Fensterchen die 12 Apostel. Und dazu Tod, Eitelkeit und Habsucht als allegorische Figuren. Die Touristenmassen jubeln, applaudieren und ziehen weiter. Es gibt hier keinen Tag, es gibt hier keine Nacht. Wenigstens das war bei Kisch schon so. Die Schnapsboutiquen sind voll von Leuten, die sich aus den zahllosen Fässchen Arzneien gegen Mattigkeit und Nervosität kredenzen lassen. Die Gassen beleben sich immer mehr. Bäckerjungen, Fleischergehilfen, die auf dem Rade aus der Holleschowitzer Zentralschlachtbank in den Laden fahren, Nachtwächter, Plakatankleber und Zeitungsausträgerinnen sind die Passanten. Ein paar Gassen weiter, vorbei am Sexmaschinenmuseum und etlichen Souvenirladenhöllen voller kleiner Maulwürfe und großer böhmischer Kristallkunst aus China, das Haus zu den zwei goldenen Bären. Hier wurde Egon Erwin Kisch geboren. Hier hat er auf der kleinen Terrasse im ersten Stock einen Lederball gegen das Mäuerchen getreten und gegen sich selbst gespielt. Noch heute steht dieses Haus. Es steht sogar unter Denkmalschutz. Aber die Firmentafel neben dem schönen Portal ist für immer dahin. Es sei denn, dass sie in einem der eisenverschlossenen Verliese stäke. Diese Firmentafel lautete S. Kisch und Bruder, Tuchhandlung. Eine tschechische Übersetzung stand nicht dabei. Der S. Kisch war mein Onkel, der und Bruder mein Vater. Im Bärenhaus residiert schon lange keine Familie Kisch mehr, sondern das Verwaltungsgebäude des Prager Stadtmuseums. Und in die ehemalige Tuchhandlung Kisch und Bruder hat sich ein Candyshop eingemietet. Aber das kann morgen schon wieder anders sein. In diesem Laden jedenfalls, verborgen unter den massiven Verkaufstischen, hat Egon Erwin Kisch als kleiner Junge seine journalistische Karriere begonnen. Mit Bleibuchstaben und einer eigenen Zeitung ohne Auflage. Der Name der Zeitung lautete Zeitung. Es wäre eine Fehlinterpretation, in diesem Titel die Anmaßung des Herausgebers sehen zu wollen, dass er seine Zeitung für die Zeitung an sich hielt. Eher war er dabei von der instinktiven Erkenntnis geleitet, kein Mensch würde die Zeitung als Zeitung erkennen, wenn er sie nicht durch den Titel als solche kenntlich mache. Übrigens sollte sie auch kein Mensch zu Gesicht bekommen. Hier ist kein Kisch mehr. Nirgendwo. Oder eben gerade doch. Denn Egon Erwin Kisch hat es geliebt. Das Geschäftige, das Halbseidene, das Grelle, das dreckige Prag. sein Prag. Wir erahnen ihn inmitten der britischen Pubcrawler. An der Seite des kriminellen Geldwechslers mit den Kronenscheinen aus dem Laserdrucker. In den Kneipen und Kaschemmen, die niemals Ruhe geben. Also der war wahrscheinlich omnipräsent. Also auch Mensch wahrscheinlich omnipräsent. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich kann vorstellen, dass es auch ein großartiger Erzähler war. Also so hatte ich immer den Eindruck, auch wenn Lanka Reinerowa von ihm erzählt hat. Ja. Und genau, wo sind diese Grenzen der Wahrheit? Ich glaube, das weiß er. Hier war Kisch jeden Tag auf der Jagd nach aberwitzigen Geschichten, die durch ihn nur noch aberwitziger wurden. Später saß der Schriftsteller Bohumil Rabal in der Kneipe zum Goldenen Tiger und machte es nicht anders als Kisch. Er reichere, so schrieb Rabal, die Wirklichkeit mit den Hefepilzen der Fantasie an, um sie zum Schäumen zu bringen. Ein Stück entfernt vom Trubel der Altstadt fährt eine Straßenbahn um die Kurve. Im ehemaligen Café Arco ist es finster. Seit Jahren schon. Dort, wo sich zur Jahrhundertwende Kisch und Konsorten trafen, um ihre Texte und Artikel zum Schäumen zu bringen, gibt es heute eine Essensausgabe. Im Schaufenster erinnern zusammengewürfelte Relikte an das Kaffeehaus. Aber wir können die alte Zeit nicht lange betrachten. Zu heftig stinkt es vor dem Eingang nach Urin. Über fremde Wege wölbt sich der eigene. Und manchmal kommt einer vom verklärten Urwald her, aus dem Lande Vergangenheit. Stehend auf unserem Viadukt schauen wir auf die fremde Straße hinunter, stemmen unsere Gedanken gegen die Strömung, wollen zu den Quellen im verschwundenen Land. Die Prager Schwermut erfasst uns, die Vergangenheit und Gegenwart verbindet. Kisch hat uns versetzt, das Arco hat uns enttäuscht. Und selbst von der Wahrheit fühlen wir uns übers Ohr gehauen. Aber dann fällt er uns wieder ein. Pavel, der Bibliothekar aus dem Flixbus. Und als hätte er unsere Gedanken erraten, bekommen wir in diesem Augenblick eine Nachricht von ihm. Er erwartet uns am nächsten Morgen. Aus all diesen Berichten geht hervor, dass ich mich damals im Prager Rathause skandalös benommen habe. Und darf man sich denn im Prager Rathaus skandalös benehmen? Hat man überhaupt schon gehört, dass sich jemand im Prager Rathause skandalös benommen hätte? Und dann ist irgendwie auch, glaube ich, egal, ob er sich dazu was erfunden hat oder auch nicht, ja. Der wird sich wahrscheinlich totlachen über diese ganze Diskussion. Kapitel 4. Das Prag der Archive. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Wir werden die Wahrheit über Egon Erwin Kisch nicht in der Prager Altstadt finden, sondern nahe der Stadtgrenze im Gewerbegebiet Hostivarsch. Zwischen Kaffeeröstereien und Galvanikbetrieben befindet sich das Archiv der tschechischen Nationalbibliothek. Und Pavel, unser Bibliothekar aus dem Flixbus, hat alles akribisch vorbereitet. Endlich werden wir ihn mit eigenen Augen sehen, den Geniestreich des Wunderjournalisten Egon Erwin Kisch. Jetzt liegt hier dieser Band vor uns und wir sind ganz überrascht, dass wir ihn anfassen dürfen. Und jetzt haben wir die Titelseite, auf der das Dementi von Kisch erscheinen sollte. In Fettdruck. So, und jetzt schauen wir mal. Bohemia, Abendausgabe, Prag, Montag, 26. Mai 1913. Tabea, willst du vorlesen, was es an Überschriften gibt? Es müsste jetzt auftauchen, wir haben ja nur diese eine Titelseite. Ja, die größte Überschrift ist vor der Friedensunterzeichnung, die Friedensaktion. Dann gibt es noch die Budgetdebatte, Regelung der österreichisch-serbischen Beziehungen. Vielleicht war der Arbeiter in Skeletthose, der uns im Foyer des Archivs entgegengekommen ist, ein erster Fingerzeig des Schicksals. Hier und heute würden alte Gewissheiten beerdigt werden. Nichts. Ja, also hier hätte es sein genau, müssen. Genau, ja, in Fettdruck. Okay, also das Einzige, wir stellen fest, das Einzige, was auf der Titelseite fett ist, ist Bohemia, Abendausgabe und eine kleine Werbung am Rand. Seide kauft man nur bei Ephraim Löbel in Prag. Wurde das Dementi vielleicht nicht in dieser Abendausgabe abgedruckt? Mit Details hat es Egonek bekanntermaßen nicht so genau genommen. Wir stellen plötzlich alles in Frage. Wieso ist am 26. Mai 1913, dem entscheidenden Tag, keine Morgenausgabe erschienen? Und weshalb wird die in Österreich-Ungarn auf Deutsch publizierte Bohemia überhaupt im Archiv der tschechischen Nationalbibliothek aufbewahrt? This one is legal deposit. Because there were a law when 1807. 1807 wurde in ganz Böhmen das Pflichtexemplarrecht eingeführt. Und die Bohemia fällt seit Beginn ihrer Publikation darunter. Wenn ich mich nicht irre, ist sie von 1828 bis 1938 erschienen. Wir haben alle Ausgaben. Vielleicht fehlen ein paar Seiten, aber die Jahrgänge sind vollständig. Unsere Busbekanntschaft heißt Pavel Smolek. Er ist verantwortlich für die universelle Büchersammlung der Nationalbibliothek. In seiner Abteilung sind neben 3,5 Millionen Büchern auch 500 Zeitungen archiviert, einschließlich der Bohemia. Pavel kann Fraktur lesen, spricht aber kaum Deutsch. Für ihn ist der dicke Band vergilbter Bohemia-Ausgaben auf dem Tisch vor uns ein Buch mit 7 Siegeln. So wie langsam auch für uns. Wir greifen nach dem letzten Strohhalm. Könnte es sein, dass das vielleicht berühmteste Dementi der deutschen Journalismusgeschichte das vergangene Jahrhundert physisch nicht überlebt hat? Something is rather challenging. For example, you know, to preserve newspapers. Zeitungen sind Gebrauchsgüter. Sie zu erhalten ist eine Herausforderung. Ihr Papier ist nicht dazu gedacht, für immer aufbewahrt zu werden. Wenn es zerfällt, schicken wir es zur Entsäuerung nach Deutschland. Dann ist es für 50 Jahre sicher. Wenn ich philosophisch antworte, sind die größten Feinde eines Archivs aber die BibliothekarInnen und gleich danach die Lesenden. Danach folgt alles andere, denn mit allem anderen kann man umgehen. Because everything else you can somehow manage. Die Gesamtausgabe der Bohemia ist mittlerweile digitalisiert und online abrufbar. Das letzte Mittel, um sie vor dem Weg alles Irdischen zu bewahren. Trotzdem wollen wir die Zeitung in ihrer ursprünglichen Form sehen. Wir machen es jetzt nämlich wie Kisch. Bloß weil sämtliche Spuren ins Nichts führen, beerdigen wir noch lange nicht unsere Story. Wir fangen jetzt erst richtig an. Wir folgen Pavel Smolek tief ins Archiv der Nationalbibliothek. Vorbei an Golfkalendern aus dem Jahr 2007 und Tarotkartensets. Im ewigen Wind der Lüftungsanlage werden wir nach dem fehlenden Dementi suchen. Wer weiß, vielleicht hat ein überforderter oder boshafter Archivar die Zeitung falsch einsortiert. It's probably starting here. 1828. Hier fängt es an. Hier stehen alle Jahrgänge. 1828 hieß die Bohemia noch Unterhaltungsblätter. Das hier ist die allererste Ausgabe. Und wie man sieht, ist sie immer noch gut erhalten. Das Papier hat keine Brüche. Die Ausgaben der Bohemia sind durchnummeriert. Alle mit ordentlicher Titelseite. Keine davon mit Kischs Dementi. Hier fehlt nichts. Keine Zeitung, keine Seite. Denn Zahlen lügen nicht. Hier finden wir keine Gewissheiten mehr. Wir müssen dahin, wo Kisch war. Natürlich ist die Tatsache nur die Bussole seiner Fahrt. Er bedarf aber auch eines Fernrohres, der logischen Fantasie. Denn niemals bietet sich aus der Autopsie eines Tatortes oder Schauplatzes, aus den aufgeschnappten Äußerungen der Beteiligten und Zeugen und aus den ihm dargelegten Vermutungen ein lückenloses Bild der Sachlage. Er muss die Problematik des Vorfalles, die Übergänge zu den Ergebnissen der Erhebung selbst schaffen und nur darauf achten, dass die Linie seiner Darstellung haarscharf durch die ihm bekannten Tatsachen die gegebenen Punkte der Strecke führt. Unser Tatort ist das Café Montmartre in der Prager Altstadt, den ewigen Jagdgründen von Egon Erwin Kisch. Das Montmartre liegt nur 3 Fußminuten von Kischs Bohemia-Redaktion entfernt. Es öffnet 1911 zum ersten Mal seine Türen. Kapitel 5. Das Prag der Vergangenheit. Wir sitzen am Fenster, auf dem Stammplatz von Egon Erwin Kisch. Nippen an unserem alkoholfreien Bier und starren stumm hinaus in die Prager Nacht. Lärm und Gelächter reißen uns aus unseren Gedanken. Zwei kleine Männer sind auf einen Tisch gestiegen und tanzen wild miteinander, als wären wir wieder im Jahr 1913. Nichts geht über die Stadt bei Nacht, wenn die verruchte Unterseite Prags zum Vorschein kommt. Wie der verrußte Boden eines Kessels, der direkt überm Feuer gehangen ist. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist Prag eine Metropole im Umbruch. Zählt man die Vorstädte hinzu, leben hier im Jahr 1910 über 600.000 Menschen. Damit ist es die drittgrößte Stadt Österreich-Ungarns. Die Prager Gesellschaft spaltet sich entlang der Sprachgrenzen. Mit der 500.000 Tschechen der Stadt pflog der Deutsche keinen außergeschäftlichen Verkehr. Kein Deutscher erschien jemals im tschechischen Bürgerclub, kein Tscheche im deutschen Casino. Selbst die Instrumentalkonzerte waren einsprachig. Einsprachig die Schwimmanstalten, die Parks, die Spielplätze, die meisten Restaurants, Kaffeehäuser und Geschäfte. Eine Ausnahme bildet die Bohème. Max Brod tauft die jungen deutschsprachigen Schriftsteller der Stadt später Prager Kreis. Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Franz Werfel, Oskar Baum und Egon Erwin Kisch. Tagsüber treffen sie sich mit Gleichgesinnten im Café Arco oder im Café Zentral, nachts im Café Montmartre. Hier wird geraucht, Zeitung gelesen, gefeiert und geflirtet. Und zwar hemmungslos zweisprachig. Ach, das Montmartre, wo wir mit den Fabritschki aus der Vorstadt auf den Tischen tanzen und Haschek heimlich aus meinem Bierkrug säuft, bis er auf allen Vieren in die Nacht hinauskrabbelt. Gibt es das überhaupt, eine rein tschechische Literatur oder rein deutsche Literatur aus Prag? Ich glaube, dass man das alles als eins betrachten soll und muss, weil die meisten waren einfach zweisprachig. Ne? Und das Umfeld hat sie, auch das kulturelle Umfeld, das sprachliche Umfeld, hat sie natürlich geprägt. Kisch arbeitet wie ein Schnüffler, mit Netzwerken aus InformantInnen und regelmäßigen Tauchgängen im Prager Untergrund. Er ist vielleicht kein Romanautor, lebt aber das Leben einer Romanfigur. Der wohlhabende Bürgersohn aus der Prager Altstadt recherchiert inkognito im Obdachlosenasyl, im Pfandhaus, in der Wärmestube. Armselige Gestalten. Es ist ein grau in grau gemaltes Bild, das man hier im Lichte der einen Gasflamme sieht. Aber nach und nach unterscheidet man die Grundfarben, erkennt, dass hier zwei Gruppen menschlichen Elends vertreten sind. Arbeitsnot und Verbrechen. Man erkennt das aus den Gesprächen. Man sieht es den Menschen an. Einer hat seinen Stiefel ausgezogen und bindet mit schmerzverzerrter Miene einen schmutzigen Fußlappen um seinen über und über blutigen Fuß. Auch abseits des Prager Prekariats verdüstert sich die Atmosphäre. Seit dem sogenannten Ersten Balkankrieg im Jahr 1912 kündigt sich ein großer Krieg in ganz Europa an. Die Stadt ist nervös. Und mittendrin Egon Erwin Kisch auf der Jagd nach dem großen Scoop. Wochentags ging ich nur einmal täglich zur Polizei, um herzuschauen, scharf zu überspähen, was etwa da und dort sich melden mag. Am Sonnabend jedoch erschien ich zweimal und überspähte noch schärfer. Denn es war Ehrensache, am Sonntag einen Solo-Karpfen im Topf zu haben. In der stickigen Luft des Montmartre sind wir selbst nach unserem alkoholfreien Bier ganz berauscht. Der Boden unter unseren Füßen schwankt. Wir müssen hier raus. Wir eilen zum nahegelegenen Annaplatz, zum Annens Gymnasiesti, wo die Bohemia in einem alten Kloster ihre Redaktionsräume hatte. Vielleicht liegt das Dementi hier noch vergessen in einem Schrank. Doch der Pförtner schüttelt nur den Kopf. Es ist möglich, sagt er, jetzt aber nicht. Der Reporter hat keine Tendenz, hat nichts zu rechtfertigen und hat keinen Standpunkt. Er hat unbefangen, Zeuge zu sein und unbefangene Zeugenschaft zu liefern. Lügen und Fiktion ist was anderes. Also Lügen ist etwas anderes sagen, als man denkt. Aber Fiktion Es ist einfach eine andere Ebene von dem, was man wirklich denkt. Wir erwachen mit bleischweren Köpfen, wie verkatert. Der Wahrheit über Egon Erwin Kisch sind wir kein Stück näher gekommen. Immer mehr offene Fragen, Ungereimtheiten, nagende Zweifel. Worauf können wir uns also verlassen? Auf die spröden Fakten? Auf die Geschichten, die wir uns selbst erzählen? Auf einen weiteren unglaublichen Zufall? Kapitel 6. Kisch als Wunderjournalist. In der Metro diskutieren wir unsere Optionen. Da spricht uns eine Mitfahrende an, die sich in der Bahn ein kleines Büro eingerichtet hat. Mit Laptop, Laserdrucker und einem Bücherstapel. Sie nimmt ihr Headset ab und fragt, ob wir uns gerade wirklich über Egon Erwin Kisch unterhielten. Wir nicken verdattert. Ihr Name, sagt sie, sei Dr. Alena Selena. Sie unterrichte an der Karls-Universität. Einer ihrer Schwerpunkte? Die Prager deutsche Literatur. Kommen Sie einfach mit ins Institut für internationale Studien, sagt sie. Ich kann Ihnen viel erzählen. Oft rieten mir Freunde und Kritiker, mich nicht selbst einen Reporter und meine Produkte nicht Reportagen zu nennen. Nicht zu betonen, dass meine Stoffe mit wirklichen Ereignissen übereinstimmen. Lassen Sie doch Daten und Namen weg und schreiben Sie als Untertitel Novelle hin. Dann werden Sie literarisch beurteilt werden, als Mann von Fantasie. Wir steigen mit Alena Selena im hügeligen Jenonice aus. Sie führt uns ins Institut. Bis auf emsige Bauarbeiter ist außer uns niemand hier. Alena Selenas Büro ist wegen des Lärms gänzlich unbenutzbar. Deshalb bringt sie uns in einen Seminarraum im zweiten Stock. In ihrer Arbeit beschäftigt sie sich mit Grenzüberschreitungen und Selbstinszenierungen der Prager deutschen Literaten. Natürlich kennt sie die Wundertaten von Egon Erwin Kisch in der Affäre Redl. Und dass der Reporter so arbeitet, dass er wirklich nachfragt und nachdenkt über die Fakten, die man kennt, das ist schon etwas Gutes und was auch eine gute Herausforderung an die Redakteure überhaupt ist. Wir erinnern uns. Im Mai 1913 bringt sich Oberst Redl um, weil er als Spion enttarnt wird. Kisch will darüber schreiben. Aber die Zensoren in Österreich-Ungarn sind scharfe Hunde. Ihr Motto? Erst beschlagnahmen, dann nachfragen. Kisch weiß das. Er beratschlagt mit seinem Chefredakteur, wie umgehen sie die Zensur? Wie bringen sie die explosive Wahrheit über Redl in die Welt? Man entschließt sich zu einem Kompromiss. Man riskiert die Beschlagnahme der Abendausgabe und wird die Nachricht in Form eines Dementis bringen. Die Wahrheit nach Kisch? Der Überraschungstrick gelingt, wie wir später sehen werden. Meine Nachricht erscheint unkonfisziert im Abendblatt der Bohemia und der Sturm bricht los. Ja, jetzt kommt die schwierige Frage, was ist die Wahrheit? Ein Arbeiter in Skeletthose reißt die Tür zum Seminarraum auf, in dem wir sitzen. In der Hand hält er einen staubbedeckten Presslufthammer. Raus hier, sagt er. Wir sprengen das Gebäude gleich ganz in die Luft. Sein Akzent erinnert an Prager Deutsch. Alena Selena lacht laut, steht auf und schließt die Tür von innen. Bei Kisch ist das ja nicht immer so, dass die Wahrheit die reinen Fakten sind, sondern das ist eine zugerichtete Wahrheit, eine Wahrheit mit Fiktionen vermischt. Kischs Dementi löst eine Lawine aus. In der Bohemia, dem Prager Tagblatt und der internationalen Presse erscheinen immer neue, immer brisantere Enthüllungen zur Affäre Redl. Der Generalstab und der Thronfolger Franz Ferdinand sind gezwungen, den Landesverrat durch ihren besten Geheimdienstler offiziell einzugestehen. Und damit endet es nicht. Verweigerung des Heeresbudgets nach tobender Parlamentssitzung, Maßnahmen des Thronfolgers, den Generalstab nur aus Mitgliedern des Adels zusammenzusetzen, Pensionierung der höchsten Militärs, Debatten im In- und Ausland über die Wehrhaftigkeit der österreichischen Monarchie, kurz all das, was die Eingeweihten hatten vermeiden wollen. Alfred Redl ist da längst still und heimlich in Wien beigesetzt worden. Der Spionageskandal aber lässt sich nicht mehr beerdigen. Mit seinem Dementi erreicht Kisch, wovon er seit seiner Kindheit träumt. Er schreibt sich in die Geschichte ein. Und er meint, dass er der gute Journalist, der macht das immer so. Der macht dieses Spiel mit den Fakten. um die Wahrheit, die tiefe Wahrheit zu zeigen und um die Leser einfach dazu herauszufordern, dass sie selber nachschauen. Kish macht sich weltweit einen Namen. Während Redels Name für immer mit dem durch Kish aufgedeckten Verrat verbunden sein wird. Je höher der eine emporsteigt, desto tiefer sinkt der andere hinab. Licht und Schatten, Ruhm und Verdammnis. Ohne Kish wüsste heute kaum mehr jemand, dass in Prag einst ein Mann namens Alfred Redel gelebt hat. Das jedenfalls ist die Version, an die man bis heute glaubt. Es geht ja nicht um das Registrieren, um dieses Beobachten, sondern um die literarische Fantasie. Und die ist so da, weil er eine tiefere Wahrheit sucht. Also vielleicht würde er uns belehren, was die Wahrheit war. Und da würden wir gucken, also, ah ja, natürlich, also das stimmt vielleicht. Also so würde er das schon glauben, das könnte so sein. Also nicht die reinen Fakten, nicht, dass er wirklich uns beschreiben würde, so wie wir sind, sondern das, was er verstanden hat, diese Essenz. Aber das ist ja die ganz alte Technik, wie bei Generalisten schon. Also die machen ja auch so eine Beschreibung von den Fakten, von dem, was sie sehen, sondern wirklich ein etwas Tieferes, was dahinter steckt, was sie als die wirkliche Wahrheit verstehen. Ich gebe zu, ich habe allerlei zugespitzt und ergänzt und der Wahrheit einen bunteren Anstrich verpasst, um sie noch wahrer zu machen. Wir sind beschwingt. Wir haben den perfekten Schlusspunkt gefunden. Ein Resümee voller Poesie und Witz. Wie Egon Erwin Kish, mit Hilfe der Fantasie, die tiefere Wahrheit freigelegt hat. Wir müssen ihn nicht vom Sockel stoßen. Er kann Jahrhundertreporter und leuchtendes Vorbild für all die jungen Menschen bleiben, die sich auf den Journalistenschulen der Wahrheit verpflichten. Kapitel 7. Kish ist ein Lügner. Im Überschwang rufen wir Kish an. Er wird sich freuen, wenn er von unserem Rechercheergebnis hört. Wir sind uns sicher, unter diesen für ihn günstigen Umständen wird er uns doch noch zum Interview treffen. Deshalb sind wir schließlich in Prag. Doch wir verwählen uns in der Hektik. Versehentlich tippen wir die österreichische Vorwahl ein, anstelle der tschechischen, und landen bei einer gewissen Dr. Verena Moritz in Wien. Noch ehe wir uns für die Störung entschuldigen können, entbrennt eine Debatte über Kish. Denn Verena Moritz ist zufällig Historikerin. Also ernst genommen worden ist er von Historikern. Glaube ich nicht, ja. Also im Endeffekt geht es wirklich darum, da einmal nachzuschauen, was hat er geschrieben, und man weiß einfach, okay, da muss man nachrecherchieren, ja. Das kann so nicht stimmen oder das kann nicht so gelaufen sein, ja. Also ich kenne niemanden, der den Kish jetzt hier ernsthaft als Quelle benutzt hätte. Historiker. Ja gut. Aber in journalistischen Kreisen ist Egon Erwin Kish bis heute eine Autorität. Ein Schutzpatron der Wahrheit. Ein Vorbild aus einer Zeit, als das Schreiben noch geholfen hat. Es wird fest an ihn geglaubt. So sehr, dass selbst der Sternpreis für die Reportage des Jahres jährlich in Kishs Namen vergeben wird. Es muss also einfach jedes Wort von ihm stimmen. Oder zumindest jedes zweite. Es sind immer wieder diese Spuren, die gelegt werden, und man weiß immer wieder, okay, man darf nur die Hälfte von dem glauben. Auch wenn Kish bei Wikipedia nach wie vor die Offenlegung der Spionageaffäre Redel als investigatives Meisterstück zugerechnet und diese vermeintliche Tatsache bis heute fast überall reproduziert wird, sie ist äußerst zweifelhaft. Denn es gab Kishs Dementi auf der Titelseite nicht. Und auch nicht auf Seite 2, 3 oder 23. Nicht in Fettdruck, nicht in Dünndruck. Nirgends. Es gibt ja die Bohemia, die kann man ja schon online abrufen. Genau. Und da habe ich jetzt eben auch noch einmal nachgeschaut und eben diese Meldung da vom 26. Mai. Es ist überhaupt kein Dementi, ja, sondern es gibt im Endeffekt eigentlich das wieder, was eben das Neue Wiener Tagblatt eigentlich am selben Tag schon schreibt, wo man davon ausgehen kann, dass das Kish bzw. die Redaktion von der Bohemia auch eben kannte und gelesen hat. Wir können es selbst nicht fassen. Verena Moritz ist nicht nur Historikerin, sondern auch noch Redel-Expertin. Sie kennt die Geschichte aus dem Prag des Jahres 1913 genau. 2012 hat sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Hannes Leidinger ein Buch über die Spionageaffäre um Oberst Redel veröffentlicht. Im Zuge ihrer Recherchen kamen sie am rasenden Reporter nicht vorbei. Und das Erste, was einem natürlich entgegenpurzelt, ist der Quiche, klarerweise. Ja. Dann natürlich, okay, man ist Wissenschaftler, man muss natürlich überprüfen, was wird da geschrieben, kommt dann natürlich zu den Zeitungen. Ist also mittlerweile sehr viel einfacher, Zeitungen zu lesen oder durchzuschauen. Also wir haben das ja noch anders machen müssen zum Teil, was wirklich eben viel Zeit gekostet hat. Und man kommt halt einfach auf unglaublich viele Ungereimtheiten drauf, aber zum Teil dann halt auch immer wieder auf interessante Spuren, die man dann nachverfolgt. Wenn wir ehrlich sind, wir finden auch immer mehr Ungereimtheiten und interessante Spuren in der fabelhaften Welt des Egon Erwin Kisch. Nicht nur, wenn es um Oberst Redl geht. In Marktplatz der Sensationen, Kischs Erinnerungen aus dem Jahr 1947, räumt der alte Kisch ein, als junger Reporter gelogen zu haben. Im Artikel über einen Mühlbrand. Ich lutschte an meinem Bleistift. Entlutschte ihm, dass das städtische Nachtasyl in der Nähe der Schittkauer Mühlen lag. Mein Bleistift trieb eine Gruppe von Obdachlosen zum Brandplatz. Mein Bleistift sah, wie sie fasziniert sich gegen den Feuerherd vorschoben. Mein Bleistift half ihnen, sich dem Cordon der Polizisten zu nähern, den sie sonst eilig und in weitem Bogen auszuweichen pflegen. Im Archiv der Bohemia finden wir die Reportage. Nur, es kommt kein Nachtasyl darin vor. Es gibt auch keine Obdachlosen, die sich am Feuer wärmen. Und schon gar keinen Polizeikordon. Kischs Artikel ist eine matte Abhandlung des Brandes, nicht mehr und nicht weniger. Anders gesagt, damals hatte Kisch nicht gelogen. Das tat er erst Jahrzehnte später, als er sich selbst ohne Not der Lüge in jungen Jahren bezichtigte. Aber da sind wir wieder bei dieser Spezialität vom Kisch. Ein Teil stimmt, ein Teil stimmt nicht. Und dann mixt man das halt eben so schön zusammen. Angenommen, Egon Erwin Kisch selbst hätte für seine Reportagen irgendwann den Egon Erwin Kisch-Preis erhalten. Müsste ihm der nicht spätestens jetzt wieder aberkannt werden? Was bitte soll denn jetzt die Wahrheit sein? Gerade weil mir bei der ersten Jagd nach der Wahrheit die Wahrheit entgangen war, wollte ich ihr für dahin nachspüren. Es war ein sportlicher Entschluss. Und das Interessante bei dem ist natürlich eben, und das zeichnet halt eben Kisch aus, weil es einfach so ein interessantes Geflecht ist von Wahrheiten, Halbwahrheiten, Erfindungen, allen möglichen Schnörkeln, die da irgendwie hineinkommen, Seitensträngen dort und da, Erzählungen, Namen, was weiß ich. Ja. Das lesen die Leute gerne und möchten auch glauben, ne? Würde ich sagen. Kapitel 8. Das Prag der Fantasie. Unsere Abreise rückt immer näher. Nichts von Kisch. Also kehren wir zurück ins ausgeschossene Auge und provozieren unser Glück. Und tatsächlich, unser Freund Jaroslav Rudisch sitzt übernächtigt in einer Ecke. Tagelang hat er nicht geschlafen, weil er uns diese eine Sache unbedingt in der Kneipe mitteilen will. Sein Geständnis? Übrigens, das ist ein Grund, warum ich weniger als Journalist tätig bin, weil ich immer dazu auch geneigt habe, schon als Journalist, in der Tat auch fiktional zu erzählen, literarisch zu erzählen. Ich muss das trennen. Ich bin einfach Schriftsteller, weil ich glaube, mich inspiriert auch, so wie ihn wahrscheinlich auch, die Gegenwart oder das Erlebte, das Erzählte inspiriert hat. So ist das bei mir auch. Wir würden uns gern noch weiter mit unserem Freund unterhalten. Aber dann klingelt das Telefon und er ist vergessen. Kisch ruft zurück. Er hat abgesagt. Was? Kisch hat abgesagt. Endgültig? Oh Gott, Jesus Maria. Endgültig. Das war's. Bei aller Künstlerschaft muss er Wahrheit, nichts als Wahrheit geben. Denn der Anspruch auf wissenschaftliche, überprüfbare Wahrheit ist es, was die Arbeit des Reporters so gefährlich macht. Gefährlich nicht nur für die Nutznießer der Welt, sondern auch für ihn selbst. Gefährlicher als die Arbeit des Dichters, der keine Desavouierung und kein Dementi zu fürchten braucht. Wir erwachen melancholisch und ratlos im Hotel. Noch 3 Stunden, bis unser Flixbus fährt. Wir kehren nach Chodow zurück. Betreten wieder die kleine Plattenbauwohnung von Egon Erwin Kisch. Auf dem Küchentisch glimmt eine Zigarette im Aschenbecher. Aber von ihm selbst fehlt auch dieses Mal jede Spur. Kapitel 9. Egonek. Auf dem kleinen Balkon rauchen wir Kischs letzte Zigarette zu Ende. Und betrachten den herbstlich gefärbten Wald. Wir haben mehr Fragen als vor unserer Reise. Wie passt es etwa zusammen, dass Kischs Texte über Redl von homophoben Klischees strotzen, während er in Zeitungsartikeln aus dem Mai 1913 die Kriminalisierung gleichgeschlechtlicher Liebe anprangert? Kisch ist wie ein Vexierbild. Je länger man ihn betrachtet, desto mehr widersprüchliche Facetten erkennt man. Ich würde gerne mit ihm ein Bier trinken gehen. Ich würde gerne ihn fragen, warum er den Kommunismus nicht durchschaut hat. Das ist, was ich nicht verstehen kann. Also diese Blindheit gegenüber sowas, was er sehen musste in Russland. Das ist was ich nicht verstehe und was also auch seinen Nachruf sehr schwierig macht. Das ist einfach schade für ihn als Person und für sein Werk. Also das würde ich gerne also wissen, wieso das so war. Und die größte Frage bleibt, was ist denn jetzt die verdammte Wahrheit, nach der wir die ganze Zeit suchen? Existiert sie überhaupt? Nach dem Ersten Weltkrieg recherchierte ich die Hintergründe und Zusammenhänge des Redl-Falles, den ich 1913 aufgedeckt hatte und veröffentlichte die Ergebnisse. Oder ist die Wahrheit ein Amalgam aus all jenen Fakten, Zweifeln und unbeantwortbaren Fragen? Ach, Egonek. Ohne mich zu fragen, ohne mich zu nennen, wurde meine Darstellung mitsamt dem verlorenen Fußballwettspiel, dem Entschuldigungsbesuch des Schlossers Wagner, dem komischen Verhalten der Detektive, den Dialogen und so weiter, von Zeitungen abgedruckt, von Autoren an Zeitschriften verschickt, zu Romanen ausgewalzt, dramatisiert, verfilmt und als Grundlage von Anthologien der Spionage verwendet. Also für mich ist er eigentlich ein natürlich auch ein Typus seiner Zeit irgendwie, der vieles miteinander vereint irgendwie. Ich meine, er will Literat sein, schreibt er diesen einen Roman, ja, wo ich mir immer wieder gedacht hat, irgendwie mit dem Roman alleine macht er dann Karriere und landet im Kriegspressequartier, wie auch immer. Aber dieses Abenteurertum, auch eben dieses Kokettieren mit dem Revolutionär, also eigentlich so eine unglaublich schillernde Figur, die er tatsächlich ist, und das macht ihn ja auch eben so interessant, ja. Aber ihn jetzt in Verbindung zu bringen, jetzt wirklich mit dem, was Journalismus eigentlich sein sollte, wohl eher kaum, ja. In einer ernsten Geschichte der Spionage, die in Amerika erschien, hat sich der Verfasser die Mühe genommen, die vielen gleichlautenden Publikationen über Redl durchzustudieren und sie gewissenhaft zu zitieren. Nicht mich. Denn er wusste nicht, dass sie allesamt von mir abgeschrieben waren. Wir gehen ein letztes Mal durch die verlassene Wohnung von Egon Erwin Kisch. Im Kleiderschrank finden wir zwischen feinen grauen Flanellanzügen und mottenzerfressenen Kostümen eine Skeletthose. Auf dem Schreibtisch am Fenster steht eine mechanische Schreibmaschine. Wir sehen uns an und nicken. In eine von euch. Zeit, reinen Tisch zu machen. Auch diese Recherche entspricht, obwohl sie wahr ist, in ausgewählten Details. Zeit, reinen Tisch zu machen. Auch diese Recherche entspricht, obwohl sie wahr ist, in ausgewählten Details, nicht in Tatsachen. Vielleicht hat Pavel Smolek schon einmal den Bus von Leipzig nach Prag genommen. Wir haben ihn aber nicht dort getroffen. Wir wissen auch nicht, ob Alena Selena Fremde in der Metro ansprechen würde. Wir haben sie zum ersten und einzigen Mal im Institut für internationale Studien gesehen. Die Telefonnummer von Verena Moritz könnten wir niemals erraten, selbst wenn wir jede Zahlenkombination ausprobieren würden, die uns einfällt. Und Jaroslav Rudisch sitzt nicht den ganzen Tag im ausgeschossenen Auge in Prag. Als wir mit ihm gesprochen haben, war er gerade in Cottbus und stocknüchtern. Aber den Arbeiter mit der Skeletthose gibt es wirklich. Und mit Egon Erwin Kisch haben wir uns tatsächlich vor dieser Reise telefonisch verabredet. Er kann das bestätigen. Die fabelhafte Welt des Egon Erwin Kisch. Ein Feature von Tabea Sörgel und Martin Becker. Es sprachen Sonja Beiswenger, Jonathan Stolze und Jirka Z. Technische Realisation Markus Freund und Elke Steinort. Regie Martin Becker. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2025.